Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, schönen guten Tag. Hier ist der Paki vom Krähennest und ich mache heute einen Podcast zum Antrag für den Bundesparteitag 2012.2. Die Antragsnummer lautet PA432, Europäische Föderation und Europa der Regionen. Und den stellt jetzt der Michael Zegler vor. Michael, erzähl mal ein bisschen zu dem Inhalt des Antrages. Was soll neu ins Programm aufgenommen werden? Und wer du bist und mit wem du das zusammen entwickelt hast, ja, und was das Besondere an diesem Antrag ist, der ja ein konkurrierender Antrag ist zum 407 Zukunft Europa. Erklär doch mal dem Zuhörer, worum es da genau geht. Ja, mein Name ist Michael Zegler. Ich komme aus Mittelfranken, genau aus von der Pegnitz. Das liegt so 15 Kilometer östlich von Nürnberg und bin dort auch Bundestagskandidat. Und ich bin auch aktives Mitglied der AG Europa, weil Europa mein wichtigstes Thema ist, auch im Wahlkampf. Und dieser Antrag wurde auch in der AG Europa mitentwickelt. Und der basiert eigentlich auf dem Antrag 407. Der Programmantrag 407 fürs Grundsatzprogramm schlägt vor, ein bestimmtes Modell für Europa auszuwählen. Entweder die Europäische Föderation. Das wäre eine Art Bundesstaat, so ähnlich wie Deutschland oder die Schweiz. Und ihr zweites Modell, das Europa der Regionen, das wäre jetzt ein Modell, wo das nicht mehr auf den Nationalstaaten, sondern eher auf Regionen beruht. Zum Beispiel Bayern wäre da eine Region oder NRW. Und das ist ein Modell, bei dem zum Beispiel auch die Nationalstaaten verschwinden könnten. Die Idee von Antrag 432, der dazu konkurriert, ist eben die, dass man sagt, man wählt eben nicht ein Modell aus, sondern weil wir als Mitmachpartei natürlich so etwas mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren müssen und wollen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist ja auch nicht, dass wir ein bestimmtes Modell haben, sondern dass wir mit den Bürgern dieses Modell entwickeln. Und mal ehrlich gesagt, eine europäische Verfassung zu machen, das ist ein Jahrhundertwerk und Europa ist so ein komplexes Riesenteil, da müssen sich schon viele eingebracht haben, damit man mal zu einer Entscheidung kommt, welches Modell man tatsächlich haben will. Deswegen möchte ich auch dafür werben, dass man eben kein Modell auswählt, sondern dass man beide Modelle weiterentwickelt und mit den Bürgern diskutiert und vielleicht auch bis hinein in einen Verfassungskonvent beide Möglichkeiten hat und über die dann vielleicht am Schluss sogar die Bürger entscheiden können. Ja, und dass man das jetzt nicht schon in ein Grundsatzprogramm schreibt und versucht, den Bürgern in einem Wahlkampf dann ein bestimmtes Modell aufzudrängen. Ich muss ehrlich sagen, in der jetzigen Diskussion wäre das wahrscheinlich auch nicht sonderlich erfolgreich. Man muss erst einmal die Menschen wieder davon überzeugen, dass es ein positives, demokratisches Europa geben kann. Eben im Gegensatz zu dem, was wir jetzt gerade haben. Verstehe. Das ist ja im Prinzip dann so ähnlich, wie Island das gemacht hat. Die haben ja auch diverse, ich sag mal, Delegierte oder Vertreter des Volkes genommen und eingeladen, eine neue Verfassung zu gründen, Verfassung zu entwickeln und sind da im Moment, soweit ich weiß, sogar noch mit beschäftigt, beziehungsweise Teile der Verfassung stehen zum Teil schon. Das ist ja ein sehr revolutionäres Bild eines Europas, was im Prinzip komplett einen Neustart hinlegen würde. Jetzt hast du in deiner Begründung verschiedenste Punkte aufgeführt, wie ausgewogene Machtverteilung, Identität, bekannte Strukturen. Also das heißt, man würde den Bürgern im Prinzip diese beiden Modelle zum Vorschlag machen und anhand dieser Strukturen, die so ein bisschen vorgegeben werden, würde dann so eine Art Roadmap entwickelt werden, wie es dann weitergeht. Ja, ganz genau. Ja, natürlich. Das isländische Modell, das ist genau die Idee. Mhm. Wir haben ja auch noch einen Antrag auf dem Bundesparteitag, der die Einrichtung eines Verfassungskonvents fordert. Und dieser Verfassungskonvent soll ja auch mit Bürgerbeteiligung sein. Das soll ja auch nicht wieder nur so eine Art parlamentarisches Gremium sein, in dem die Parteien hocken und ihre Kompromisseln machen, sondern wir wollen ja auch bei dem Verfassungskonvent Bürgerbeteiligung haben. Und da bietet sich's natürlich auch an, dass man da auch bis zum Verfassungskonvent hin auch mehrere Modelle hat, die man anbieten und diskutieren kann. Und wie gesagt, auch darüber hinaus noch, ne, dass man dann vielleicht zwei oder drei Modelle hat, die man dann den Bürgern zur endgültigen Entscheidung bei den in der ja notwendigen Volksentscheiden dann vorlegt, wenn es also Europa tatsächlich vereint werden soll. Das geht ja nicht ohne Volksentscheide. Und Ja. da, ja, und da zielt es darauf hin ab, ne? Ja, Und das wäre ja schon revolutionär. Also, wenn man sich überlegt, was da für Machtstrukturen jetzt gewachsen sind in den letzten 30 Jahren, ich sag mal auf staatlicher, also nationaler Ebene und auch auf europäischer Ebene, würde das ja bedeuten, dass diese mit der Umsetzung einer Bürgerverfassung erstmal entmachtet würden, beziehungsweise genau. nur eine verwaltende Funktion hätten und eben dann wieder vom Bürger mit Macht befüllt würden. Ja, die europäische Verfassung würde natürlich die EU ja im weitestgehend beseitigen, ne? Vielleicht würde man einige Strukturen mit übernehmen in diesen neuen Staat, aber die Machtbasis eines europäischen Staates, der auf demokratische Weise entsteht und dann auch ein demokratischer Staat sein wird, im Gegensatz zur jetzigen EU, der wäre natürlich völlig anders als diese EU. Ja, und das ist natürlich auch die Chance, dass man sagt, okay, wir treten aus dem Schatten der EU raus, die so weit entwickelt werden konnte, wie man es halt mit einem Staatenbund ohne Legislative tun kann. Aber jetzt muss man irgendwann mal diesen letzten Schritt tun und diese europäische Legislative entwickeln und einen europäischen Staat gründen, weil ohne diesen europäischen Staat kriegt man eben die Demokratie nicht in Europa. Und auf die geht's ja. Wir wollen ja endlich mal selbst entscheiden, was in Europa geschieht und nicht die Nationalregierungen, weil die haben ja eigentlich für die Legislative kein Mandat, ne? Ja, jetzt stelle ich es mir natürlich schwierig vor, den Bürger in so eine gewaltige Aufgabe mit einzugliedern und ihn an der Hand zu nehmen und zu sagen, so, wir brauchen jetzt hier Kenntnis in dem Bereich und wir brauchen Juristen, wir brauchen Politiker aller Couleur, um eben auch, ich denke mal, in einem ziemlich langen und langwierigen und von Streitigkeiten durchsetzten Prozess dann so etwas auf den Punkt zu formulieren, ne? Ja, natürlich, aber es ist halt so, ganz ohne die Bürgerbeteiligung und die Diskussion der Bürger kann man es auch kaum machen, ne? Also wie gesagt, also Europa ist so ein komplexes Riesenteil, da kann man nicht einfach ein Modell überstülpen und sagen, so machen wir es jetzt, weil dann weiß man ganz sicher, dann kommen gleich 5 Staaten oder 10 Staaten, die sagen, ah, das geht auf keinen Fall. Und so kann man es nicht angehen, ne? Das müssen so ein Diskussionsprozess sein, der auch irgendwo institutionalisiert wird über eben so einen Verfassungskonvent, den man halt dann entsprechend gestaltet, dass vielleicht Bürger ein Meinungsbild abgeben können. Wir haben gerade über Euroliquid diskutiert, vorhergehenden Podcast, also dass man irgendwas implementiert, wo halt Bürger mitmachen können, übers Internet zum Beispiel, und da mitdiskutieren können, ja, und Ja. sich auch als Teil dieses Europas sehen und nicht bloß als die anderen da, die da in Brüssel die Bürokratie machen, ja. Das ist ja ganz andere Sichtweise, Das wäre ja. natürlich mit der modernste Staat der Welt, Stichwort Subsidiarität, vom Ja. kleinsten ins größte Element oder in die vom kleinsten Teilchen in die größte Entscheidungsgewalt, quasi von unten nach oben alle Entscheidungen zu treffen und den Bürger in möglichst viele Prozesse mit einzubinden, ist natürlich auch das Ziel der Piraten. Wie siehst du das im Vergleich mit dem Antrag 407, der ja das nicht voraussetzt? Ja, der 407er, der sagt halt einfach, entscheidet euch für ein Modell. Und dann hat man ein Modell und das vertritt man. Aber das haben jetzt, sagen wir, andere Parteien wie die Grünen auch. Das würde dann der Piratenpartei quasi das Recht geben, ja, unsere Basis hat entschieden. Wir machen das so oder so. Und im anderen Fall, da wäre Genau. das eben nicht so, sondern da würden wir das dann dem Bürger überlassen. Ja, dann würden wir das mit dem Bürger entwickeln auch. Wir können ja den Bürger auch einladen. Wir haben ja die Tools, Bürger einzuladen. Zum Beispiel in unseren Mumbles zum Beispiel können auch andere Bürger eingehen oder zum Beispiel auf Mailinglisten oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob man da offene Mailinglisten oder was auch immer kreieren kann. Wir haben ja die IT und wir haben die Möglichkeiten und warum soll man nicht Bürger einladen und sagen, wenn ihr mitarbeiten wollt an so einem Programm, wenn ihr Ideen habt, dann bringt euch doch ein, ne? Ja, Auch meine Angst dabei wäre als nächstes, da ich sehe, dass die Bürgerbeteiligung natürlich auch wachsen muss mit den Möglichkeiten, die man ihm zur Verfügung stellt, dass dann erstmal ein riesengroßes Loch klaffen würde, was auch von Leuten gefüllt werden muss. Und das halte ich natürlich für sehr idealistisch, da bist du mit Sicherheit auch auf meiner Seite. Aber ich halte es nicht für Ja. schlecht, das ist keine Frage. Das ist ein sehr mutiger Antrag und ich bin sehr gespannt, was der für eine Resonanz erzeugt. Ja, ich auch. Das stimmt, da bin ich auch sehr gespannt, weil das ist ein bisschen anders gedacht, das Ganze, Ja, auf als jeden die übliche Fall Methode. sehr, sehr idealistisch, aber auch sehr mutig. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich und Ja, bitteschön. ja, sage schönen Abend noch. Ja, tschüss. Tschüss. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.